Es gibt kein Hindernis für die Freisetzung der heilenden Kraft Gottes. That doesn't exist. Das gibt es nicht. You will always have what your heart believes. A life with Jesus is light. What you do not see with your natural eyes is much more real than the natural world around you. Remember, your future already began. Hello, hello, hello, friends. Hallo, hallo, hallo, Freunde. Today we are going to talk about hindrances that stop us from receiving our healing. Heute sprechen wir über Hindernisse, die uns davon abhalten, Heilung zu empfangen. There are a lot. Es gibt viele. You could take a lot about, talk a lot about. Wir können lange darüber reden. You know, there is never a hindrances for God's healing power to be released. Es gibt kein Hindernis für die Freisetzung der heilenden Kraft Gottes. That doesn't exist. Das gibt es nicht. But the hindrance is in our heart that stops us from receiving. Unser Herz hindert uns daran, die Heilung zu empfangen. I'm going to tell you one. Ich verrate dir eines. Start with one. Fangen wir mit einem an. Many years ago, I was in Curitiba. Vor vielen Jahren war ich in Curitiba. And then the Lord told me that there was a person there who had an accident many years ago. Der Herr sagte, es gäbe hier eine Person, die vor vielen Jahren einen Unfall hatte. A stiff neck. Nun einen steifen Nacken hat. And God wants to heal her. Und dass Gott sie heilen will. So this woman came to the front. Diese Frau kam nach vorne. She had the accident 7 years before. Der Unfall lag 7 Jahre zurück. Her neck was stiff. Ihr Nacken war steif. She had a growth on the back of her neck that was like the size of a golf ball. Sie hatte eine golfballgroße Wucherung im Nacken. Do tamanho de uma bola de golfe. And I prayed and nothing happened. Ich betete, nichts geschah. Long story short. Lange Rede, kurzer Sinn. God said to me that she doesn't feel worthy to be healed. Der Herr sagte mir, sie fühle sich nicht würdig, geheilt zu werden. So I taught her how that she's actually worthy. Ich lehrte sie, dass sie tatsächlich würdig sei. Sie wurde sofort geheilt. Even the bone of the back, the growth disappeared. Sogar die Geschwulst im Nacken verschwand. So if you live with guilt and condemnation and don't feel you're worthy, how are you going to receive from God what belongs to you? Wenn du mit Schuldgefühlen und Verurteilung lebst, dich nicht für würdig hältst, wie willst du dann von Gott etwas empfangen, was dir gehört? Always have to understand. Du musst verstehen, that you've not been made worthy because you're a good boy or good girl. Dass du nicht deshalb würdig bist, weil du ein guter Junge oder ein gutes Mädchen bist. You are worthy for a simple reason. Du bist aus einem einfachen Grund würdig. Because Jesus already paid for it. Jesus hat schon bezahlt. He paid for your healing. Er bezahlte für deine Heilung. The cross is not only to forgive you your sins, it's to pay for everything that he wants you to have. Durch das Kreuz wurden nicht nur deine Sünden vergeben, er bezahlte alles, was er dir schenken will. So Jesus paid for your miracle, that's why you're worthy to have the miracle. Jesus zahlte für dein Wunder, deshalb bist du würdig, es zu bekommen. So you've rejected this religious idea that you have to do something to earn it or deserve it. Lehne daher diese religiöse Vorstellung ab, dass du etwas tun musst, um dir das Wunder zu verdienen. Jesus did it. Jesus hat es getan. Another reason that can hinder us from receiving our healing. Noch ein Grund, der uns daran hindern kann, unsere Heilung zu bekommen, is unforgiveness. Ist Unvergebung. And I tell you why. Ich sage dir warum. Because unforgiveness messes with the heart like nothing else. Unvergebung bringt unser Herz mehr durcheinander als alles andere. So our heart is so messed up, our heart is not able to receive the goodness of God. Unser Herz ist so verkorkst, dass es nicht in der Lage ist, die Güte Gottes zu empfangen. Look what I've learned. Schau, was ich gelernt habe. How we think that God is towards us is how we are towards other people. So wie wir denken, dass Gott zu uns ist, verhalten wir uns anderen Menschen gegenüber. That's how just we are. So sind wir. So if you don't forgive people, deep down in your heart you believe that God also doesn't forgive you. Wenn du Menschen nicht vergibst, glaubst du tief in deinem Herzen, dass Gott dir nicht vergibt. Unless you deserve it. Außer du verdienst es. Who deserves God's forgiveness? What's that? But who deserves his forgiveness? Doch wer verdient Gottes Vergebung? It's a gift from him. Er schenkt sie uns. So even though you might never say, no, I do believe God forgive me, but are you sure that's what your heart really believes? Auch wenn du das vielleicht nie sagen würdest, nein, ich glaube, Gott vergibt mir. Bist du dir sicher, dass dein Herz das wirklich glaubt? Because we will treat people the way we think God is or he treats us. Wir behandeln Menschen so, wie wir denken, dass Gott ist oder wie er uns behandelt. So it's never that God will not heal you if you don't forgive other people. Never. Es ist niemals so, dass Gott dich nicht heilt, wenn du den anderen nicht vergibst. Niemals. But it hinders us to receive what belongs to us. Es hindert uns, das zu bekommen, was uns gehört. Another thing that really hinders us to receive our healings is this one. Ein weiterer Grund, der uns davon abhält, unsere Heilung zu erhalten, ist: We don't understand who God really is. Wir verstehen nicht, wer Gott wirklich ist. You know, we think God is good when we are good, and God is not so good when we are not so good. Wir denken, dass Gott gut ist, wenn wir gut sind, und dass er weniger gut ist, wenn wir schlecht sind. You know, I had this incredible eye opener many, many years ago. Vor vielen, vielen Jahren hatte ich diese unglaubliche Erleuchtung. In the Hebrew culture, name means identity. In der hebräischen Kultur ist der Name gleichbedeutend mit Identität. So we find stories where God changed the names. Deshalb finden wir Geschichten, wo Gott Namen änderte. We find stories where people gave the name to the child according to what they thought this identity was. Deshalb gibt es Geschichten, wo Eltern ihrem Kind einen Namen gaben, den sie für seine Identität hielten. Achavam que aquilo representava. So, name has to do with character and identity. Der Name hat also mit Charakter und Identität zu tun. God has many names, more than 70 different names. Gott hat viele Namen, mehr als 70 verschiedene Namen. I always thought Brazilians have big, long names. Ich dachte immer, die Brasilianer hätten besonders lange Namen. You know, we were sitting with somebody recently, they tried to figure out who had the longer name. Wir saßen zusammen und aus irgendeinem Grund versuchten wir herauszufinden, wer den längeren Namen hatte. And one told us a name and it was six names. Und einer sagte, er habe sechs Namen. Our God is more than 70. Gott hat mehr als 70. One of his names is Jehovah Rapha. Einer seiner Namen ist Jehova Rapha. That means God who heals. Das bedeutet Gott, der heilt. That's his nature. Das ist sein Wesen. His character. Sein Charakter. But because we don't believe in his nature, in his character, because we haven't really understood that. Da wir nicht an seine Natur und seinen Charakter glauben, weil wir es nicht richtig verstehen, we find it hard to receive from him what is actually his nature. Fällt es uns schwer, von ihm das zu empfangen, was seine Natur ist. Now of course, unbelief will always hinder everything in our life. Natürlich wird der Unglaube alles in unserem Leben blockieren. This has to be one of the saddest scriptures in the New Testament. Dies muss eine der traurigsten Bibelstellen des Neuen Testaments sein. When the Bible says in the Gospel of Matthew, wenn die Bibel im Matthäus Evangelium sagt, that Jesus could not do many miracles because of the unbelief. That was Nazareth. Dass Jesus aufgrund des Unglaubens nicht viele Wunder in Nazareth tun konnte. So think about it. Denk darüber nach. The Jesus who raised the dead, der Jesus, der Tote auferweckte. The Jesus who made the cripples walk, der Jesus, der die Krüppel gehen ließ. The Jesus who opened the eyes of the blind, der Jesus, der die Blinden sehend machte. The Jesus who did every kind of miracle you can imagine. Der Jesus, der alle nur erdenklichen Wunder tat. He comes to Nazareth and his healing power cannot be received. Kam nach Nazareth und seine heilende Kraft konnte nicht empfangen werden. Because they were offended at him, the Bible says. Weil sie sich daran störten, sagt die Bibel. They said this. Sie sagten dazu: Ah, who is he? He's just the carpenter's son. Ach, wer ist er denn? Er ist doch nur der Sohn eines Zimmermanns. Because they did not actually really understand who he was. They were so full of unbelief. Sie haben nicht wirklich begriffen, wer er wirklich war. Sie waren voller Unglauben. Unbelief will always stop you from receiving what belongs to you. Unglaube hindert dich immer daran, das zu empfangen, was dir gehört. So you have to really learn to remove all those things from your heart. Du musst also wirklich lernen, all diese Dinge aus deinem Herzen zu entfernen. And you know, there is one other thing. Da ist noch etwas anderes. That this is what is my own personal belief. Das ist mein persönlicher Glaube. That a lot of chronic diseases, especially chronic diseases, viele chronische Krankheiten, besonders chronische Krankheiten, they actually don't even have the origin in just a sickness. Sie haben ihren wirklichen Ursprung nicht nur in einer Krankheit. They have the origin in wrong heart attitude. Ihr Ursprung liegt in einer falschen Herzenshaltung. So because our hearts are so messed up, we find it hard. And that makes our body sick. Weil unsere Herzen so verkorkst sind, macht das unseren Körper krank. We now subconsciously deep in our hearts know that it's our fault that we're sick. Im Unterbewusstsein tief in unserem Herzen wissen wir, dass es unsere Schuld ist, dass wir krank sind. No, our heart can't receive the healing that belongs to us. Deshalb kann unser Herz die Heilung, die uns zusteht, nicht empfangen. Here's what you do. Du tust Folgendes. You say, Holy Spirit. Du sagst, Heiliger Geist. Gibt es irgendetwas, das mich daran hindert, die Heilung zu empfangen, die mir zusteht? Ich lasse es los. I'm just gonna let it go. Ich lasse es einfach los. Surrender and I just receive my healing by simple faith. Ich gebe mich hin und empfange meine Heilung durch einfachen Glauben. A simple faith. faith that receives the miracle of God. Der einfache Glaube empfängt die Wunder Gottes. Jesus always loves to heal people. Jesus liebt es immer, Menschen zu heilen. But aber if you can't receive it, you've got to ask yourself, what are the things that hinder me? Wenn du sie nicht empfangen kannst, musst du dich fragen, was dich daran hindert. There is for me no doubt. Für mich gibt es keinen Zweifel. God always wants everybody to be healed. Gott will immer, dass jeder geheilt wird. I have no doubt. Ich habe keine Zweifel. That's what Jesus showed us in his walk. Das hat uns Jesus auf seinem Weg gezeigt. That's the heart of the desire of God. Das ist Gottes Herzenswunsch. So we need to learn to walk in this supernatural healing and supernatural health. Wir müssen lernen, in dieser übernatürlichen Heilung und dieser übernatürlichen Gesundheit zu leben. Cut off the things that hinder us from receiving. Und alles abschneiden, was uns hindert, dies zu empfangen. Thank you. Danke. Really nice teaching. Eine wirklich schöne Lehre. See you guys next time. Bis zum nächsten Mal.